So wie Feuerreisig anzündet, Feuer das Wasser in Wallung bringt, um deinen Widersachern deinen Namen kundzumachen, dass vor dir die Völker erbeben müssten, wenn du furchtbare Taten ausführtest, die wir nicht erhoffen konnten. Du stiegst Herrn Ida, Berge gerieten vor dir in Schwanken. Hat man doch von alters her nicht gehört, noch erhorcht, noch hat je ein Auge gesehen einen Gott außer dir, der tätig wäre für den, der auf ihn harrt. Du kamst entgegen dem, der sich freute, Gerechtigkeit zu üben, und so wurden wir allesamt wie ein Unreiner, und alle unsere Tugenden wie ein von Blutfluss besudeltes Kleid. Insgesamt welkten wir dahin wie ein Blatt, und unsere Verschuldungen führten uns fort wie der Wind. Da war niemand mehr, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten, denn du hattest dein Angesicht vor uns verborgen und überliefertest uns in die Gewalt unserer Verschuldungen. Nun aber, Jahwe, du bist ja unser Vater, wir sind der Ton und du unser Bildner, und das Werk deiner Hand sind wir alle. Zürne, Jahwe, nicht gar zu sehr und gedenke nicht für immer der Verschuldung. Ach, blicke doch hier, dein Volk sind wir alle. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden, Zion ist zur Wüste geworden, Jerusalem zur Einöde. Unser heiliger und herrlicher Tempel, in welchem unsere Väter dich lobpriesen, ist in Flammen aufgegangen, und alles, was uns köstlich war, ist ein Trümmerhaufe geworden. Kannst du darob dennoch an dich halten, Jahwe, in Schweigen verharren und ganz und gar uns niederbeugen?